Kundgabe 5482. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.9.1952. Segnende Vaterworte. Euch, meine Kinder, euch gebe ich meinen Segen. Ein Band der Liebe soll euch umschlingen, jetzt und immer da. Was auch an irdischen Nöten noch an euch herantritt, traget es in Ergebung, in meinen Willen. Richtet eure Augen empor zu mir, von wo euch immer Hilfe kommt, und lasset den Geist in euch sprechen. Er wird euch immer Worte der Liebe und der Tröstung von mir vermitteln, und ihr werdet es spüren, dass ihr nimmer allein seid, dass ich meine Hände über euch ausbreite, dass ich euch in Liebe erfasse und euch führe zum Ziel. Doch werbet auch ihr für mich bei euren Mitmenschen. Gedenket dessen, dass sie in großer Not sind, solange sie nicht mich selbst besitzen, und helfet ihnen dazu, mich zu erlangen. Verhelfet ihnen zum Glauben an mich, dass auch sie vertrauensvoll zu mir aufblicken in jeglicher Not. Denn ich will allen Menschen helfen. Ich will alle an mein Herz ziehen. Ich will für alle der gute Vater sein, der sie führet und beschützet, der sich ihnen zuneiget, so nur ein leiser Bittruf zu ihm dringt. Werbet unter den Mitmenschen für mich und mein Reich, vermittelt ihnen die Worte, die ihr von mir empfanget, und bildet untereinander eine gläubige Gemeinschaft. Seid Mitglieder der Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe, die auf einen festen, unerschütterlichen Glauben gegründet ist. Eine solche Gemeinschaft wird viel Segen stiften, weil ich selbst mitten unter euch weile, so ihr in Liebe meiner gedenket, so ihr mich durch den Anruf meines Namens unter euch weilen lasset, wie ich es euch verheißen habe mit den Worten: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und mein Wort ist Wahrheit und sichert euch also meine Gegenwart immer, wenn eure Gedanken bei mir sind, wenn ihr mit mir oder über mich redet, wenn ihr mit liebendem Herzen nach mir verlanget. Dann bin ich bei euch und halte segnend meine Hände über eure Häupter. Mein Segen begleitet euch auf allen euren Wegen und meine Liebe gibt euch Kraft und Gnade. Amen.